Am Dienstag vormittags war es vor dem Liebknechthof zu kleineren Plänkeleien gekommen. Da fuhr um 10 Uhr vormittags ein Sanitätsauto vor. Die Schutzbündler, in der Meinung, dass es sich darum handle, Verwundete zu holen, ließen es passieren. Kaum aber war das Sanitätsauto vor dem Tore des Liebknechthofes angelangt, als bewaffnete Polizisten aus ihm heraussprangen und das Feuer gegen die Schutzbündler eröffneten. Nach einem kurzen Gefecht wurden die Polizisten versprengt. Das Sanitätsauto fiel den Schutzbündlern in die Hände, die in ihm noch ein Maschinengewehr und 700 Schuss Infanteriemunition fanden. Ununterbrochen feuernd zogen sich die Schutzbündler in die Gemeindehäuser Fuchsenfeldhof, Liebknechthof und Bebelhof zurück. Auf der Südbahnstrecke waren inzwischen Panzerzüge erschienen, die die zurückgehenden Schutzbundabteilungen in der Flanke beschossen. Unter Maschinengewehrfeuer genommen, fuhren die Panzerzüge wieder zurück. Die Schutzbündler setzten sich in den Gemeindehäusern fest, verbarrikadierten sie und verteidigten sie in der heroischen Weise, die wir oben beschrieben haben. Als die Meidlinger Gemeindehäuser nicht mehr zu halten waren, versuchten die Schutzbündler, sich den Weg nach Favoriten zu bahnen. Über den Wienerberg zogen sie kämpfend gegen den Laherberg, der indes nur von einer kleinen Gruppe erreicht wurde. Der Rest war zersprengt worden.